Die KSK ist dabei keine eigene Versicherung, sondern eine Abteilung der staatlichen Unfallversicherung, die einkommensabhängige Monatsbeiträge einzieht und weiterleitet. Das Besondere: Die KSK übernimmt den Arbeitgeberanteil und führt ihn zusammen mit den Beiträgen der Versicherten an die Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung ab. Es ist einerseits ein Privileg gegenüber freiwillig versicherten Selbstständigen aus Berufsgruppen, die nicht als schöpferisch durchgehen, es ist aber auch eine bittere Notwendigkeit. Überdurchschnittlich viele Kreative bewegen sich nämlich am Rand des Prekariats und hätten ohne die KSK keine Möglichkeit, sich gesetzlich zu versichern. Finanziert wird die Künstlersozialkasse aus den Beiträgen der Versicherten, aus der sogenannten Künstlersozialabgabe, die Verlage, Museen, Radio- und Fernsehsender, Theater, Konzerthäuser, Presseagenturen und sonstige Unternehmen zahlen müssen, wenn sie künstlerisches Schaffen verwerten, und aus dem Steuertopf des Bundes. Modell Erwerbstätigenversicherung. Um die Sache mit der gesetzlichen Rente einfacher, transparenter und gerechter zu machen, drängen immer mehr Fachleute auf die Umwandlung der gesetzlichen Rentenversicherung in eine sogenannte Erwerbstätigenversicherung. Damit würden alle Menschen in Deutschland, die in irgendeiner Weise und durch irgendwelche Tätigkeiten Geld verdienen, verpflichtet, in eine gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Das hätte gleich mehrere Vorteile. Zuerst würden die zusätzlichen und vor allem jungen BeitragszahlerInnen nämlich mehr Geld in die Kasse spülen. Weil diese Neuzugänge erst nach 2050 selbst Rentenansprüche haben, steigen erst dann die Ausgaben wieder. In der Zeit dazwischen ist mehr Geld vorhanden, mit dem die Rentenversicherung arbeiten kann. Sowohl die Einbeziehung von Selbstständigen als auch von Beamtinnen und Beamten entlastet damit in der Zwischenzeit den Beitragssatz und steigert das Rentenniveau um jeweils rund 0,5 Prozentpunkte, heißt es in der Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Die SPD und die Grünen unterstützen diese Idee. Union und FDP sind eher dagegen. Ihr Haupteinwand: Wenn mehr Leute einzahlen, müssen irgendwann auch mehr Leute etwas rausbekommen. Diese Kritik übersieht aber den Zeitfaktor. Denn auch wenn die neuen Versicherten irgendwann gesetzliche Rente kassieren, vergehen bis dahin doch ziemlich viele Jahre, in denen sie nur einzahlen. Und dieses Geld könnte man investieren. In Aktien zum Beispiel. Vorschlag Aktienrente. Dazu gibt es verschiedene Modelle. Zum einen die Aktienrente, die die FDP vor der Bundestagswahl 2021 nach schwedischem Vorbild gefordert hatte. Ein Teil der Beiträge zur Rentenversicherung solle nicht direkt zur Zahlung von Renten ausgegeben, sondern stattdessen in Aktien angelegt werden. Wenn diese Spekulation aufgeht und die Aktien steigen, so die Hoffnung der Lindner Partei, können die Kursgewinne zur Finanzierung von Renten beitragen. Nach der Wahl hat die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag zwar auch eine Aktienrente beschlossen, aber um Verwirrung vorzubeugen, das ist ein völlig anderes Modell als das, was die FDP damit ursprünglich meinte. Deswegen spricht das Finanzministerium auch lieber von Generationenkapital. Zwar soll auch bei diesem Modell eine zusätzliche Geldquelle erschlossen werden, aus der Euro ins Rentensystem fließen, um Steuerzuschüsse zu ersetzen, doch die Regierung will dazu keine Rentenbeiträge verwenden. Sie will vielmehr eine unabhängige Stiftung schaffen, die zunächst 10 Milliarden Euro, nach Vorstellung der FDP, jährlich aus dem Bundeshaushalt in Aktien und andere Wertpapiere anlegen soll. Mit den Gewinnen aus der Spekulation sollen Zuschüsse in die Rentenkasse bezahlt werden. Die Idee geht in die richtige Richtung, weil sich gerade für langfristige Projekte wie die Rentenfinanzierung an den Börsen durchaus Renditen einfahren lassen. Allerdings hat die Umsetzung in dieser Form einige Haken, die die Wirkung des Projekts stark dämpfen.